Wandteppiche gaben den Räumen etwas Geheimnisvolles. Der Salon grenzte an ein Rauchzimmer, dessen niedrige, rot lackierte Tischchen Einlegearbeiten aus Silber und Perlmutt aufwiesen. Hier lagen Zigarettenspitzen und in goldenen Dosen duftete exotischer Tabak. Anschließend gelangte man in den Salon Amoureux, wo Vorhänge das Licht dämpften und ein mächtiges Ölgemälde die Hausherrin darstellend wohlwollend auf den üppig schwellenden Divan herablächelte. Das mit seltenen Hölzern eingelegte Bett stand wie ein Altar in einem Alkoven, an dessen Decke Aurora, die Göttin der Morgenröte, unschlüssig in ihrem Himmel verharrt. Die Liebe? Was war das einmal? Die Liebe auf Seide, in Kaschmir, umgeben von allen Wundern des Luxus, die sie so köstlich schmücken. Ja, das war die Liebe. Und was ist davon geblieben? Mann und Frau und eine Matratze. Sie hörten das Hörspiel Die Kameliendame mit Sophie Reuß, Bernhard Schütz, Kai-Ingo Rudolf, Ulrich Voss, Max Schlüpfer, Christoph Bach, Jean Chaise, Eric Vaughan, Simon Belloir, Gino Ruppert, Michele Busacca und dem Chor der Werktätigen der Volksbühne Berlin. Musik Max Knoth, technische Realisation Jean-Boris Schimschak, Christoph Richter, Gunter Papperitz. Regieassistenz Cordula Diekmeis. Buch und Regie Clemens Schönborn. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Christina Hensel und Michael Becker. Wenn man mich damals gefragt hätte, wo das Paradies gelegen sei, so hätte ich ohne Zögern geantwortet: in Österreich, 16 Kilometer östlich von Salzburg, an der Reichsstraße, dicht beim Wallersee. Die Rede ist von Hendorf am Wallersee in Salzburg. Es war das Paradies für den deutschen Schriftsteller Karl Zuckmayer. Aus diesem Paradies wurde Zuckmayer einer jüdischen Mutter im fernen Mainz wegen 1938 vertrieben. Im US-amerikanischen Exil in den grünen Bergen von Vermont, wo er sich als Farmer verdiente, entstand sein wohl berühmtestes Drama, Des Teufels General, eine Auseinandersetzung mit deutschen Mentalitäten des 20. Jahrhunderts. Es thematisiert die Mitschuld am Nationalsozialismus und seinen Verbrechen. Eine Frage, die den ideologiefrei gebliebenen Dramatiker nicht mehr losließ. In seiner 1966 erschienenen Autobiografie »Als wär's ein Stück von mir« beschreibt Karl Zuckmayer seine subjektiven Erfahrungen als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. In »Literatur am Feiertag am 6. Jänner« liest die Burgschauspielerin Dörte Lisewski aus diesem überzeugend klaren Zeitdokument des 20. Jahrhunderts. Und nun zu einem Mann, der 36 Jahre nach Karl Zuckmayer in Toronto geboren wurde und der kein Schriftsteller war, sondern ein Komponist, Pianist, Organist und Musikschriftsteller. Glenn Gould. Seine Aufnahmen von Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen und sein Umgang mit Mozart machten ihn zu einer Allzeitgröße der Musikgeschichte. Er galt als exzentrisch, kompromisslos, genial, wurde gehasst und verehrt. In der Presse beschrieben als